toch niet atisch, du bist original, original. Du bist irgendwie jetzt Besonderes und eigentlich nie normal, nie normal. Du bestimmst nicht grad der neueste Trend, eher gut der Trend zu dir. Du bist hooked, oh yeah, und moje schon dafür. Das klingt noch geil. Jene elf Gebote gegen der Rest der Welt, Rest der Welt. Du bist blieb's in ewige Baustelle, Tunnel, Opernhaus, kost alles Geld, viel Geld. Wie dann's hier lach gefiert wird, das bestimmt den Komitee, der dort so gehört hat, ja im Portemonnaie. Das klingt noch geiler. Yeah.